bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben, der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein. Und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Es pochte. Starr vor Schreck blickte Anton zur Tür. Gleich würde sie aufgehen. Und Graf Dracula würde eintreten und seine weißen Hände mit den zentimeterlangen Raubtierkrallen nach ihm ausstrecken. Wieder pochte es. Plötzlich begriff Anton, dass er gar nicht auf Schloss Dracula war, sondern in seinem eigenen Zimmer. Es war nur ein Traum gewesen. Und es hatte auch nicht an seiner Tür geklopft, sondern an seinem Fenster. Anton stand auf und zog seine Trainingsjacke über. Leise ging er ans Fenster und schob die Vorhänge zur Seite. Draußen saß eine kleine, schwarz gekleidete Gestalt. Guten Abend, Anton. Anna! Möchtest du reinkommen? Heute nicht. Du hast schon geschlafen? Ja. Und? Hast du auch geträumt? Ja, von Graf Dracula. Du solltest lieber von mir träumen. Das würde ich auch. Leider kann man sich seine Träume nicht aussuchen. Wenn du sie dir aussuchen könntest, würdest du dann von mir träumen? Sicher. Von dir und von Rüdiger, aber nicht von Olga. Olga! Die hätte lieber in Paris bleiben sollen. Stattdessen kommt sie ja angeflogen und stellt ohne zu fragen ihren Klappsarg in unserer Gruft Schlotterstein auf. Und nun will sie auch noch, dass wir Vampirkinder unseren Geburtstag feiern. Ich weiß. Olga war bei dir? Nein, Rüdiger hat es mir erzählt. Er war gestern Abend hier. Der kleine Vampir hatte am nächsten Samstag, dem 15. Oktober, Geburtstag. Und zum ersten Mal seit mehr als 150 Jahren wollte er seinen Geburtstag feiern. Eigentlich feierten Vampire nur ihren Vampirtag, den Tag, an dem sie Vampir geworden waren. Aber Olga hatte sich überlegt, Vampirkinder sollten zweimal feiern. Ihren Vampirtag und ihren Geburtstag. Rüdiger fand den Vorschlag toll, wie alles, was von Olga kam. Hat Rüdiger dich eingeladen? Ja. Und? Gehst du hin? Nein. Oh, wenigstens du hast dir einen klaren Kopf bewahrt, Anton. Rüdigers Geburtstagsfeier wird in einem Riesenkrach enden. Warum denn das? Meine Verwandten sind äußerst streng, was unsere Vampirregeln betrifft. Und eine Regel ist, den Tag zu feiern, an dem wir Vampir geworden sind, aber nicht den Tag, an dem wir geboren wurden. Wäre ja auch komisch, weil wir immer nur unseren letzten Geburtstag feiern könnten. Euren letzten? Ja, unseren letzten menschlichen Geburtstag. Ich zum Beispiel würde bis in alle Ewigkeit meinen 9. Geburtstag feiern. Ach so. Rüdiger findet Olgas Idee mit der Geburtstagsfeier toll. Ja, wegen der Geschenke. Olga hat ihm eingeredet, dass er alle Geschenke behalten darf, die er am Geburtstag bekommt. Stimmt das nicht? Nein. Nein, wenn wir die Geschenke wieder abgeben müssen, die wir am Vampirtag bekommen, gilt dasselbe auch für den Geburtstag. Steht das so in euren Regeln? Über Geburtstagsgeschenke gibt es keine Regeln. Deswegen soll Rüdiger ja auch das Versuchskaninchen für Olgas eigenen Geburtstag abgeben. Ha! An dem Tag, an dem Olga einmal nicht an sich denkt, kann ich mich in die Sonne legen und braun werden. Anna, du willst doch nicht... Und keine Sorge, das war nur so dahingesagt. Schon allein deinetwegen würde ich das nie tun. Du weißt doch, ich kann warten. Weshalb bist du eigentlich hergekommen? Ich wollte dich bitten, mit Rüdiger zu sprechen. Vielleicht schaffst du es ja, ihn von der Geburtstagsparty wieder abzubringen. Ich habe mir schon den Mund fusselig geredet. Aber jetzt muss ich fliegen. Anton, schlaf gut und träum schön von mir. Ich werde es versuchen. Gut, Anton würde mit Rüdiger sprechen, wenn er bei ihm auftauchte. Aber das war nicht sehr wahrscheinlich, denn in der nächsten Zeit würde der kleine Vampir bestimmt nur Augen und Ohren für seine geliebte Olga haben. Doch zu Antons Überraschung erhielt er schon am Abend darauf Besuch vom kleinen Vampir. Hallo Rüdiger. Hallo Anton. Hast du einen Augenblick Zeit? Ich habe jede Menge Zeit. Meine Eltern sind im Kino. Gehen deine Eltern am nächsten Samstag auch ins Kino? An deinem Geburtstag? Mhm. Nein, für den nächsten Samstag haben sie Theaterkarten. Rate mal, wie das Stück heißt, das sie sehen wollen. Woher soll ich das wissen? Es heißt Die Fledermaus. Machen in dem Stück Vampire mit? Ich glaube nicht. Und deine Eltern haben schon Karten? Ja. Da fällt mir aber eine Zentnerlast vom Herzen. Das kann dir doch ganz egal sein. Ich komme ja sowieso nicht zu deiner Geburtstagsfeier. Das dürfte etwas schwierig werden. Und warum? Weil wir meinen Geburtstag in deiner Wohnung feiern. Bei mir? Kommt nicht in Frage. Und ich dachte, Freunde helfen sich gegenseitig. Vor allem, wenn einer von ihnen in der Klemme sitzt. Und in welcher Klemme sitzt du? Tante Dorothee hat mir verboten, meinen Geburtstag zu feiern. Verboten? Hast du nicht gesagt, dass sie mitfeiert? Ja, das wollte sie auch. Aber plötzlich behauptet sie, Geburtstagsfeiern wären gegen unsere Vampirregeln. Als ob mich diese alten, verstaubten Regeln interessieren. Außerdem sind meine Eltern und Großeltern in Transsilvanien. Die merken es gar nicht, wenn ich meinen Geburtstag feiere. Warum sagst du deine Geburtstagsfeier nicht einfach ab? Absagen? Seit mehr als 150 Jahren warte ich darauf, meinen Geburtstag zu feiern. Naja, wenn du so lange gewartet hast, kannst du doch leicht noch ein Jahr warten. Eben nicht. Olga ist extra für meinen Geburtstag aus Paris hier eingeflogen. Ich kann sie unmöglich enttäuschen. Olgas Geburtstag wollt ihr bestimmt auch bei mir feiern, oder? Klar. Ganz klar nicht. Wir werden weder dein noch Olgas Geburtstag bei mir feiern. Hast du vergessen, was für ein Chaos ihr bei der transsilvanischen Nacht in unserem Wohnzimmer angerichtet habt? Die transsilvanische Nacht? Oh, die war schön. Sehr schön. Meine Eltern waren so sauer, ich dachte, sie geben mich zur Adoption frei. Dann hätten wir dich aufgenommen. Was deine Geburtstagsparty betrifft, ich glaube, ich habe da eine Idee. In Wirklichkeit hatte Anton nicht die leiseste Idee. Aber wenn er sich nicht auf der Stelle etwas überlegte, würde Rüdigers Geburtstagsparty bei ihm stattfinden. Und das musste er unter allen Umständen verhindern. Nur, wo um alles in der Welt konnte der kleine Vampir feiern? Nicht in Antons Schule, nicht im Clubhaus seines Sportvereins, nicht im Haus der Jugend, obwohl die einen großen Tanzsaal hatten. Und da, beim Gedanken an den Tanzsaal, kam Anton der rettende Einfall. Du willst doch, dass deine Party ein Erfolg wird, oder? Ein Riesenerfolg. Dann solltest du dort feiern, wo man nicht auf Möbel, Teppiche und Gardinen Rücksicht nehmen muss. An einem Ort, an dem man wild und verrückt tanzen kann. Das klingt vielversprechend. Ein Ort, an dem keine Eltern nach Hause kommen und die Party vorzeitig beenden. Wo es keine Nachbarn gibt, die an die Wände klopfen oder die Polizei rufen. wo überhaupt keiner kommt, weil das Gebäude ab 22 Uhr völlig ausgestorben ist. Klingt noch besser. An einem Ort, der nur wenige Meter vom Friedhof entfernt liegt. Solche Orte gibt es? Sicher. Du bist sogar schon zweimal dort gewesen. Ich? Ja, ich spreche von der Tanzschule Schwanenhals. Mit dem blöden Hopsladen will Olga nichts mehr zu tun haben. Und ich auch nicht. Ihr sollt doch nicht zur Tanzstunde gehen. Ihr sollt euch den Tanzsaal von Herrn Schwanenhals nur für eine Nacht ausleihen. Und du glaubst, Herr Schwanenhals leiht ausgerechnet uns den Saal? Freiwillig wohl kaum, aber er muss ja nichts davon erfahren. Und wie willst du das hinkriegen? Mir wird schon was einfallen. Gehst du etwa immer noch zu der dämlichen Hopsstunde? Ja, meine Mutter hat den Tanzkurs im Voraus bezahlt und Herr Schwanenhals will das Geld nicht wieder rausrücken. Mhm. Und du glaubst wirklich, wir können meinen Geburtstag bei Herrn Schwanenhals feiern? Solange er es nicht merkt. Das ist wie mit Tante Dorothee. Die darf auch nicht merken, dass wir feiern. Weißt du was? Wir sollten die beiden an meinem Geburtstag zusammenbringen. Wen? Tante Dorothee und Herrn Schwanenhals. Wie nennt man es noch, wenn zwei sich treffen, die sich nicht kennen? Blind Date, blindes Stell-Dich-Ein. Mich wundert, dass ich nicht früher darauf gekommen bin. Herr Schwanenhals ist genau die Ablenkung, die Tante Dorothee braucht. Gibt es bei ihm auch Kurse für ältere Herrschaften? Ja, aber da kann Tante Dorothee ihn nicht kennenlernen. Der Seniorenkurs findet am Mittwoch Nachmittag statt. Warum bestellen wir die beiden nicht nach Sonnenuntergang in ein Lokal? Tante Dorothee mag keine Lokale, wegen der Raucher. Ich hab's. Im Theater darf nicht geraucht werden, stimmt's? Ja. Na wunderbar. Du besorgst Karten für diese Fledermaus. Zwei Plätze nebeneinander in der Abendvorstellung am 15. Oktober. Die eine Karte lege ich Tante Dorothee in den Sarg, die andere gibst du Herrn Schwanenhals. Und am Samstag treffen sich die beiden im Theater, kommen ins Gespräch und Bingo. Bingo? Ja, schon schlägt die Liebe zu. Und womit soll ich die Theaterkarten bezahlen? Du hast doch noch das Geld, mit dem du meinen Tanzkurs bezahlen wolltest. Davon kaufst du zwei Karten und dann bleibt immer noch genug für ein tolles Geburtstagsgeschenk übrig. Oder für zwei. Oder für drei. Auf dich kann man sich wirklich verlassen, Anton. So, und nun muss ich los. Ich hab noch nichts im Magen. Am Nachmittag des folgenden Tages setzte sich Anton auf sein Fahrrad und fuhr zum Theater am Markt, um sich zu erkundigen, wie viel die Karten für die Fledermaus kosteten. Ein junger Mann mit einem Bart und schulterlangen rotblonden Locken saß im Kartenhäuschen. Er wirkte wie jemand, der auch nicht viel Geld hatte. Ich möchte zwei Karten kaufen für die Abendvorstellung am 15. Oktober. Und welche Preisgruppe soll es sein? Die teuersten Plätze kosten 60 Euro, die billigsten 15 Euro. Was? 15 Euro? So viel? Wie viel wolltest du denn ausgeben? So wenig wie möglich. Wissen Sie, ich muss die Karten von meinem Taschengeld bezahlen. Willst du mit deiner Freundin hingehen? Nicht direkt. Es ist ein blindes Stell-Dich-Ein. Du kennst das Mädchen noch gar nicht, das du einladen möchtest? Du schickst deine Angebeteten nur die Karte und dann lernt ihr euch im Theater kennen. Das ist ja richtig romantisch. Romantisch soll es sein. Also in diesem Fall, hier hast du zwei Pressekarten. Danke. Ui, auf den Karten steht frei. Heißt das? Ja, aber psst, sag's nicht weiter. Vielen Dank. Keine Ursache. Anton bestieg sein Fahrrad und winkte dem jungen Mann noch einmal zu, bevor er davonfuhr. Zu Hause sah er sich die Freikarten genauer an und erschrak. Sie waren für die zweite Reihe, Plätze 17 und 19. Würden Tante Dorothee und Herr Schwanenhals etwa gar nicht nebeneinander sitzen? Er ging in die Küche, wo seine Mutter eine Salatplatte mit hart gekochten Eiern, Schinkenröllchen und Käse zubereitete. Welche Plätze habt ihr eigentlich bei der Fledermaus? Weshalb interessiert dich das? Ein Freund von mir hat auch Karten für den 15. Oktober. Tatsächlich? Ja, er hat Karten für die zweite Reihe, Platz 17 und 19. Na, so ein Zufall. Wenn ich mich nicht irre, sitzen Fatih und ich ebenfalls in der zweiten Reihe. Im Ernst? Ja, lass mich mal nachschauen. Du, ich habe mich nicht getäuscht. Wir sitzen in der zweiten Reihe. Welche Plätze sind es noch, die dein Freund hat? 17 und 19. Also, das ist wahrhaftig ein Zufall. Fatih und ich haben die Plätze 21 und 23. Das bedeutet, wir sitzen neben deinem Freund. Und wer hat den Platz dazwischen? Platz 20? Einen Platz 20 gibt es nicht. Bei der Nummerierung der Plätze wird immer eine Zahl übersprungen. Ach so. Übrigens freue ich mich schon, deinen Freund kennenzulernen. Er bringt aber seine Tante mit. Und? Vor der müsst ihr euch in Acht nehmen. Sie soll ziemlich unsympathisch sein. So? Da bin ich aber gespannt. Am nächsten Abend klingelte es um kurz nach acht an der Tür. Anton, der mit seinem Vater im Wohnzimmer saß und Schach spielte, hatte sofort eine böse Vorahnung. Ich mach auf. Nein, ich gehe. Um diese Zeit klingeln nur Hausmeister oder aufgebrachte Nachbarn. Oder Vampire. Eben. Ich möchte wirklich nicht, dass du so spät noch an die Tür gehst. Einen wunderschönen Sonntagabend, Herr Bohnsack. Guten Abend. Erinnern Sie sich nicht mehr an mich, Herr Bohnsack? Ehrlich gesagt nicht. Aber ich erinnere mich an Sie. Ein Mann wie Sie vergisst man nicht. So, so. Du möchtest sicher zu Anton. Wenn Sie nichts dagegen haben. Anton, Besuch für dich. Hallo, Anton. Was bildest du dir eigentlich ein, einfach bei mir zu klingeln? Du bringst mich noch in... In Teufelsküche? Ja, genau. In Teufelsküche ist es bestimmt schön warm. Nicht so feucht und kalt wie in der Gruft Schlotterstein. Du kannst doch nach Paris zurückfliegen, wenn es dir in der Gruft Schlotterstein zu feucht und zu kalt ist. In Paris ist es auch nicht wärmer. Außerdem werde ich hier gebraucht. Meine arme Tante Dorothee, sie ist ja so niedergeschlagen. Niedergeschlagen? Und wie äußert sich das? Sie hat überhaupt keinen Appetit mehr. Deswegen bin ich ja so froh über deine Idee mit dem blinden Stelldichein, Anton. Ich wette, der Kontakt mit Schwanenhals macht aus Tante Dorothee wieder einen lebensfrohen, zupackenden Vampir. Hast du schon die Theaterkarten? Ja. Hier. Reihe 2? War nichts in der ersten Reihe frei? Nein. Und Platz 17? Ist er genau in der Mitte? Soweit ich weiß, ja. Na gut. Aber jetzt muss ich aufbrechen. Leider. Ich werde nämlich erwartet. Von Rüdiger? Rüdiger? Nein. Von dem unersättlichen Roh. Als hätte sie bereits zu viel verraten, hielt Olga die Hand vor den Mund. Dann öffnete sie das Fenster und flog grußlos davon. An den beiden folgenden Abenden wartete Anton vergeblich auf den kleinen Vampir. Am Mittwochabend legte er sich auf sein Bett und schlug das blutige Kissen auf. Sein neues Vampirbuch. Er hatte gerade die erste Seite gelesen, als es an seiner Scheibe pochte. Du, Anna? Du hast wohl eine andere erwartet. Was für eine andere? Olga! Am Sonntagabend muss es ja richtig toll mit euch gewesen sein. Toll? Überhaupt nicht. Hast du Olga etwa nicht eingeladen, mit dir in die Fledermaus zu gehen? Wie bitte? Ich soll Olga eingeladen haben, mit mir in die Fledermaus zu gehen? Allerdings! Du hast ihr sogar schon die Karte gegeben. Olga sollte die Karte an Tante Dorothee weitergeben. Hat sie das etwa nicht? Inzwischen ja, aber nur weil Rüdiger gedroht hat, sich in die Sonne zu legen, wenn sie an seinem Geburtstag mit dir in die Fledermaus geht. Jetzt ist Rüdiger wahnsinnig sauer auf dich und ich auch. Reizend. Ich bereite alles für Rüdigers Geburtstag vor, fahre extra zum Theater, besorge die Karten und dann bin ich der Sündenbock, auf dem alle herumhacken. Willst du etwa nicht mit Olga in die Fledermaus gehen? Nein, und das kann ich sogar beweisen. Und wie? Wenn ich vorhätte, mit Olga in die Fledermaus zu gehen, müsste ich doch noch die zweite Karte haben, oder? Ja. Ich habe die Karte aber nicht mehr, weil ich sie heute nach der Tanzstunde auf das Klavier von Herrn Schwanenhals gelegt habe. Du hast sie auf Schwanenhals Klavier gelegt? Einfach so? Ich habe sie natürlich in einen Umschlag gesteckt und einen kleinen Brief dazu geschrieben, damit er auch wirklich hingeht. Und was hast du in dem Brief geschrieben? Sehr verehrter Herr Schwanenhals, beglücken Sie eine einsame Seele und treffen Sie mich am Samstag in der Fledermaus. D-Punkt. Eine Bewunderin Ihrer Tanzkunst. Diese Einladung wird Schwanenhals nicht widerstehen können. Wenn du mir schreiben würdest, beglücken Sie eine einsame Seele. Ich würde sofort kommen. Und was ist mit Tante Dorothee? Der Titel Die Fledermaus hat sie sehr angesprochen. Aber du weißt nicht, ob sie hingehen will? Nein, Olga hat ihr die Karte ja auch erst heute Abend gegeben. Am Anfang war Tante Dorothee misstrauisch und wollte wissen, wie Olga an die Karte gekommen ist. Olga hat gesagt, ein fahrender Vampir hätte sie ihr geschenkt. Das hat Tante Dorothee imponiert. Sie schwärmt für fahrende Vampire. Sind das Vampire, die nicht fliegen können? Fahrende Vampire sind Vampire ohne festen Wohnsitz. Sie ziehen von Friedhof zu Friedhof, weil sie Freiheit und Ungebundenheit suchen. Ist Olga auch ein fahrender Vampir? Doch, die bestimmt nicht. Fahrende Vampire sind die stolzesten, unabhängigsten Vampire, die du dir vorstellen kannst. Nein, Olga gehört zu den Schmarotzern. Ich habe übrigens noch einen Beweis, dass Olga gelogen hat. Hier, die Geburtstagsgeschenke für Rüdiger. Und die hätte ich wohl nicht gekauft, wenn ich vorhätte, am Samstag mit Olga in die Fledermaus zu gehen. Du hast schon Geschenke für Rüdiger? Aber du wolltest ihn doch von seiner Idee mit der Geburtstagsfeier wieder abbringen. Das habe ich ja versucht, aber es war vollkommen zwecklos. Und möglicherweise wird die Geburtstagsfeier doch auch ganz nett. Ich meine, ohne Tante Dorothee. Vielleicht können wir sogar tanzen, du und ich. Tanzen? Wir beide? Ach, Anton! Anna? Aber Anna war schon davongeflogen. Am Samstagabend verließen Antons Eltern bereits um 6:30 die Wohnung. Anton zog die Vorhänge zur Seite und legte seinen Rucksack, in dem Rüdigers Geburtstagsgeschenke und Onkel Theodors Vampirumhang waren, auf das Fensterbrett. Dann wartete er. Die Zeiger seiner Armbanduhr rückten auf 7 vor, auf 7:30, auf 8. Allmählich wurde Anton nervös. Konnte es sein, dass der kleine Vampir seine Geburtstagsfeier abgeblasen und vergessen hatte, ihm Bescheid zu sagen? Um 8:30 hielt Anton es nicht mehr aus. Er schloss seine Zimmertür von innen ab, setzte den Rucksack auf und streifte sich den Vampirumhang über. Dann stieg er aufs Fensterbrett und breitete seine Arme aus. Sogleich schwebte er. Mutiger geworden, bewegte er seine Arme auf und ab und flog. Ohne Zwischenfälle erreichte er den alten Friedhof und landete auf der Friedhofsmauer. Plötzlich zupfte ihn jemand am Umhang. Ah! Psst! Anna! Ja! Freust du dich gar nicht, mich zu sehen? Doch! Sehr sogar. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Heute will ich Spaß haben und tanzen und lachen. Heißt das, du hast deine Meinung über die Geburtstagsfeier geändert? Das habe ich. Und ich dachte schon, die Feier wäre abgeblasen. Wieso denn das? Weil ich seit 7 auf euch gewartet habe und keiner gekommen ist. Ich habe wie auf glühenden Kohlen gesessen. Schließlich musste ich euch noch von dem Fenster erzählen. Von welchem Fenster? Im Umkleideraum von Herrn Schwanenhals habe ich das Fenster ein Stück offen gelassen. Ja, und als ihr nicht gekommen seid, da habe ich mir vorgestellt, ihr findet das offene Fenster nicht und fliegt wieder weg. Oh. Und dann wäre ich derjenige, der Rüdigers Geburtstagsfeier ruiniert hätte. Ach, Anton, diese Sorge war ganz unnötig. Lumpi hat einen siebten Sinn für Fenster und Türen, die nicht richtig geschlossen sind. Tatsächlich? Mhm. Ist Lumpi schon drüben in der Tanzschule? Ja, und Rüdiger und Olga auch. Komm, Anton, komm. Ja. Anna hatte offenbar denselben siebten Sinn wie Lumpi, denn sie fand auf Anhieb das richtige Fenster. Geschmeidig geht sie durch die Öffnung. Anton wollte ihr folgen, aber er blieb mit seinem Rucksack stecken. Er setzte den Rucksack ab und reichte ihn Anna. Dann kletterte er hinterher. Das Mondlicht fiel auf die grauen Fliesen. Die Toilette mit der Holzbrille, das Waschbecken und die Schränke. Und das soll eine Umkleidekabine sein? Herr Schwanenhals nennt es Umkleideraum. Aber das sind Rüdigers und Olgas Vampirumhänge. Ein unverantwortlicher Leichtsinn ist das, die Umhänge einfach rumliegen zu lassen. Na warte, den beiden werde ich eine Lektion erteilen, die sie nicht wieder vergessen. Du schließt sie in den Schrank ein? Und was ist, wenn Geiermeier hier auftaucht? Strafe muss sein. Und zur Not können Rüdiger und Olga immer noch laufen. Anna öffnete die Tür und ging in den Flur. Anton setzte seinen Rucksack auf und folgte ihr. Zum Glück war im Flur die Deckenlampe eingeschaltet. Sie kamen an eine weitere Tür, durch die man in den Tanzsaal gelangte. Siehst du mal nach, wer alles im Saal ist? Vielleicht ist Tante Dorothee doch noch gekommen. Dann würde Rüdiger nicht die Quietschpappe spielen. Tante Dorothee findet die Musik total unvampirisch. Quietschpappis? Das ist ein komischer Name für eine Band. Genauso komisch wie die Musik, die sie machen. Ich wette, Rüdiger mag die Musik auch nicht. Er spielt sie bloß wegen Olga. Sie schwärmt für die Quietschpappis. Warte mal. Das Stück kenne ich. Es ist von den Beach Buddies. Peach Buddies? Der Name ist ja noch komischer. Beach ist Englisch und heißt Strand. Die Beach Buddies sind eine amerikanische Band. Auf Deutsch heißen sie die Strandkumpel. Die Strandkumpel. Olga sagt, es sind moderne Minnesänger, weil ihre Lieder von der Liebe und von schönen Frauen handeln. Und die Liedtexte sollen genau auf sie zugeschnitten sein. Auf Olga? Ich wusste gar nicht, dass sich Olga am Strand von der Sonne braten lässt oder mit dem Surfbrett auf den Wellen reitet. Ich auch nicht. Sie machen Lärm für 10, aber es sind nur Rüdiger, Lumpi und Olga. Komm! Ja. Anna lief voraus. Zögernd betrat Anton den Tanzsaal und blieb überrascht stehen. Der Saal wirkte völlig verändert. 20 oder noch mehr Teelichter brannten an der Fensterseite und ungefähr 20 weitere an der Wandseite. Die verspiegelte Säule in der Mitte des Saals hatte jemand vom Boden bis zur Decke mit schwarzem Klebeband umwickelt. Neben der Säule war ein Berg von Päckchen und Paketen aufgetürmt. Davor brannten 11 schwarze Stumpenkerzen. Na endlich! Unsere Spätzünder sind da! Selber Spätzünder! Hallo Anton! Hallo Rüdiger! Herzlich, alles Gute zum Geburtstag! Danke! Rüdiger hat sich bedankt! Och, ich glaub, mein Sargdeckel klemmt! An seinem Geburtstag darf er sich ruhig bedanken! Ja, heute darf ich das. Außerdem kommt es immer darauf an, bei wem man sich bedankt. Und ich habe mich bei meinem besten Freund bedankt. Sind die Geschenke alle für dich, Rüdiger? Ja. Oh, stimmt gar nicht. Die meisten sind für Karl von Mogel. Für Karl von Mogel? Ihr feiert heute 2 Geburtstage? Nein, nur meinen. Die meisten sind Mogelpakete, damit Rüdiger mehr Spaß beim Auspacken hat. Und das lässt du dir gefallen? Naja, solange ein paar richtig gute Geschenke dazwischen sind. Wie meine? 3 Päckchen! Oh, du hast dich ja richtig in Unkosten gestürzt, Anton Hohnsack. Oh, und alles ist so geschmackvoll eingewickelt. Hände weg! Das Päckchen ist für Rüdiger. Er ist das Geburtstagskind. Ja, schon gut, schon gut. Ich wollte ja nur prüfen, ob du den Knoten festgezogen hast. Weißt du was, Anton? Ich hab am 18. Mai Geburtstag. Dann lade ich dich auch ein. Oh, wann fangen wir eigentlich endlich mit der Party an? Jetzt! Mit der Ablieferung von Antons Geschenken hat die Geburtstagsparty ganz offiziell begonnen. Und unser erstes Spiel heißt Arche Lumpi. Das klingt ja tierisch spannend. Nicht wahr? Und wie spielt man die Arche Lumpi? Also, zuerst muss sich jeder ein Tier ausdenken. Dann zähle ich bis 10. Wenn ich bei 10 angekommen bin, muss jeder ein Geräusch machen, an dem man sein Tier erkennt. Die beiden, die dasselbe Tier haben, scheiden aus. 1, 2, 3. Warte. 4. Was ist denn noch? Mir ist noch kein Tier eingefallen. Oh. Nimm doch die Turteltaube, dann kannst du verliebt gurren. Oh, ja. 5, 6. Hey, das ist unfair. Was ist unfair? Jetzt wissen alle, welches Tier Rüdiger nimmt. Und dann gewinnt er, weil kein anderer die Turteltaube nimmt. Oh, sehr gut überlegt, Olga. Genau. Rüdiger, du musst dir ein anderes Tier ausdenken. Ich will aber verliebt gurren. Ach, das kannst du später immer noch. 7, 8, 9, 10. Hey, ich habe ganz klar 2 Pferde gehört. Ja, ich und Olga. Irrtum. Oh, hast du etwa nicht gewirrt? Doch, aber ich war kein Pferd. Ich war eine wunderschöne weiße Stute. Ach, eine Stute ist auch ein Pferd. Ihr scheidet beide aus. Nur deinetwegen darf ich nicht mehr mitmachen, Rüdiger. Warum konntest du kein Esel sein? Weil er zur Abwechslung mal was anderes sein wollte. Zweite Runde. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. Ich war ein Werwolf. Und was wart ihr? Ich war ein Wolf. Und ich ein Kojote. Aber ihr habt alle 3 geheult. Dann müsst ihr auch alle 3 ausscheiden. Ach, es können immer nur 2 ausscheiden. Und weil der Wolf und der Kojote nahe Verwandte sind, scheiden sie aus. Also habe ich gewonnen. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Es heißt Hüpft meine Flöhe. Brr, Flöhe. Mir juckt es sowieso schon überall. Ich möchte lieber meine Geschenke auspacken. Ich bin auch dafür, dass Rüdiger endlich seine Geschenke auspackt. Ach, na schön. Wenn ihr keine Lust mehr zu meinen Spielen habt... Nein, haben wir nicht. Jetzt werden die Geschenke ausgepackt. Mit einem glücklichen Lächeln marschierte der kleine Vampir auf die Säule zu und holte sich das erste Paket. Es war mit blauem Geschenkpapier und sehr viel Tesafilm umwickelt. Nachdem er mehrere Minuten vergeblich am Tesafilm gezerrt hatte, riss er das Geschenkpapier einfach ab. Braunes Packpapier kam zum Vorschein, mit Bindfaden verschnürt. Lumpi lachte in sich hinein. Anton hatte bereits einen Verdacht, sagte aber nichts. Der kleine Vampir streifte das Packpapier und die Schnur ab. Er stieß auf eine weitere Verpackung. Diesmal war es Zeitungspapier. Das ist ein Mogelpaket. Ja, du musst es auspacken. Und wieso, wenn es ein Mogelpaket ist? Ob es wirklich ein Original Karl von Mogel ist, weißt du erst, wenn du es ganz ausgepackt hast. Ein Kieselstein. Oh, du hattest recht. Es ist ein Karl von Mogel. Ich versuch mal das da vorn. Oh, das ist unfair. Du weißt genau, dass es von Anton stammt. Eben. zwei Kassetten. Das sind bestimmt nicht die Quietschpappis, oder? Es ist Filmmusik. Vampirfilmmusik. Von sämtlichen klassischen Vampirfilmen. Jetzt solltest du das da hinten nehmen. Es ist auch ganz bestimmt kein von Mogel. Kartoffeln? Aber ich esse überhaupt keine Kartoffeln. Sie sind nicht zum Essen da. Wofür dann? Wenn du dieses Päckchen hier aufmachst, wirst du den tieferen Sinn meines Geschenks verstehen. Ein Küchenmesser? Von nun an wirst du nie wieder Langeweile im Sarg haben. Aber wenn ich keine Kartoffeln esse, muss ich doch auch keine schälen, oder? Ach, wer spricht denn von Kartoffelschälen? Du sollst Kartoffelkunstwerke herstellen. Und wie das? Du sollst mit diesem erstklassigen Messer etwas aus den Kartoffeln schnitzen. Zum Beispiel einen kleinen Kartoffelsarg oder einen Kartoffelgrabstein. Ich weiß aber nicht, ob ich dazu Lust habe. Ach, die Lust kommt beim Schnitzen. Hast du etwas dagegen, wenn ich ein bisschen tanze? Nein. Darf ich bitten, Anto? Ich? Damit ist Rüdiger bestimmt nicht einverstanden. Doch, doch. Ich muss ja meine Geschenke auspacken. Olga lief in die Mitte des Saals. Sie begann mit den Hüften zu wackeln, den Kopf hin und her zu werfen und mit den Armen zu wedeln, als würde sie Fenster putzen. Zu Antons Erleichterung versuchte sie nicht, mit ihm eng zu tanzen. Er drehte sich so, dass er den kleinen Vampir beim Auspacken beobachten konnte. Mittlerweile hatte Rüdiger ungefähr ein Drittel seiner Päckchen geöffnet. Die meisten schienen Mogelpakete gewesen zu sein, denn er hatte sie achtlos zur Seite geworfen. Seine richtigen Geschenke dagegen hatte er zu den Stumpenkerzen auf den Boden gestellt. Anton erkannte die beiden Kassetten. Das Buch Rabenschwarze Vampirgeschichten zur Mitternacht und das Vampirpuzzle. Außerdem Lumpis Kartoffelsack, das Küchenmesser und ein dickes rosa Wollknäuel. Eifrig packte der kleine Vampir weiter aus. Es kam noch ein Parfümfläschchen, ein dickes Buch, Stricknadeln, ein Tuschkasten und ein Malblock dazu. Na, was sagst du zu meinen wundervollen Geschenken? Und welche sind es? Die Wolle und die Stricknadeln. Aber ich kann doch gar nicht stricken. Ach, stricken ist schnell gelernt. Und du möchtest mir bestimmt eine Kuscheldecke für meinen Sarg stricken. Ja. Wie Lumpi gesagt hat, von nun an wirst du nie mehr Langeweile im Sarg haben. So, und jetzt spielen wir meine Spiele. Einen Augenblick. Oh, was ist denn noch? Die Geschenke. Ich wollte nur sagen, dass ich mich sehr über eure Geschenke gefreut habe. Och, ist doch nicht der Rede wert. Wie wahr? Mein erstes Spiel heißt Nofretete. Bei Nofretete müssen die Partner zusammenarbeiten. Das klingt unvampirisch. Wir Vampire sind Einzelgänger. Und wie soll diese Zusammenarbeit funktionieren? Zuerst müssen die Partner entscheiden, wer zur Mumie gemacht werden soll. Und danach kommt die Herstellung der Mumie. Richtig, mit Einbalsamieren und so? Nein, leider nicht. Diesmal müssen wir uns mit dem hier begnügen. Toilettenpapier? Ich finde an dem Papier nichts Lustiges. Es ist aus gutem weißen Zellstoff, ordentlich aufgerollt und unbenutzt. Hoffentlich. Und obendrein lässt es sich gut wickeln. Wie wär's mit uns beiden, Rüdiger? Aber immer. Wir treten gegen Anna und Anton an. Und ich? Du bist der Schiedsrichter und gibst den Startschuss. Mhm. Willst du die Mumie sein, Anton? Ich möchte lieber wickeln. Gut, dann bin ich die Mumie. So, alle an den Start. Los! Der kleine Vampir sank vor Olga auf die Knie und begann das Papier um ihre Lackschuhe zu wickeln. Anton bückte sich und schlang das Papier um Annas uralt aussehende Schnallenschuhe und um ihre Fußgelenke. Dabei spürte er, wie sein Herz laut klopfte. Noch nie war er so mit ihr auf Tuchfühlung gegangen. Zum Glück stand Anna vollkommen still und lenkte ihn durch nichts ab. Umso lauter und nerviger war Olga. Das kitzelt. Nun mach schon, Rüdiger. Ja. Ah, wie das kitzelt. Mach schneller. Ja. Schneller. Ich wickel so schnell ich kann. Das Papier. Du hast das Papier abgerissen, Rüdiger. Hab ich nicht. Du hast deinen Arm bewegt und dabei ist es abgerissen. Als Schiedsrichter kann ich bestätigen, dass Rüdiger die Wahrheit sagt. Ach, ihr steckt ja alle unter einer Decke. Warum machst du denn das ganze schöne Papier wieder ab, Olga? Weil wir neu anfangen müssen. Mumien können nicht geflickt werden. Und Anna und Anton müssen auch noch mal anfangen. Und wieso wir? Uns ist das Papier nicht abgerissen. Genau. Das eben war nur die Übungsrunde. Das richtige Spiel beginnt erst jetzt. Aber ohne mich. Und ohne mich. Eine Übungsrunde muss vorher angekündigt werden. Genau. Als Schiedsrichter gebe ich Anton recht. Mit euch bringt mir das Spielen keinen Spaß. Oh. Komm, Rüdiger, wir tanzen. Ja, tanzen wir. Dauernd spielt ihr diese blöde Musik. Ich will endlich meine transsilvanischen Dorfkiebitze hören. Aber heute ist mein Geburtstag. Da bestimme ich, welche Musik gespielt wird. Du spielst die Quietschpappis doch nur wegen Olga. Überhaupt nicht. Die Quietschpappis sind meine Lieblingsgruppe. Beach Buddies. Beach Buddies? Was für ein Schwachsinn soll das denn sein? Es ist Englisch. Übersetzt heißt es die Strandkumpel. Die Strandkumpel? Die gibt's. Anton hat mir auch gesagt, wovon die Texte in Wirklichkeit handeln. Von der warmen Sonne, von sonnengebräunter Haut, vom Reiten auf den Wellen mit der Sonne im Haar. Genau. Ja, das behauptet Anton nur, um mich zu ärgern. Ja. Guck doch im Wörterbuch nach, wenn du mir nicht glaubst. Ich hab ja gewusst, dass die Quietschpappis nichts taugen. Los, jetzt hören wir die transsilvanischen Dorfkiebitze. Lumpi ging zur Stereoanlage und stellte die Musik ab. Doch bevor er seine Dorfkiebitze spielen konnte, schubste Rüdiger ihn zur Seite. Das ließ sich Lumpi natürlich nicht gefallen. Er versetzte dem kleinen Vampir einen kräftigen Stoß. Ein wildes Gerangel entstand, bei dem auch Olga begeistert mitmachte. Das kann dauern, bis die sich geeinigt haben. Am besten setzen wir uns aufs Fensterbrett und gucken uns den Mond an. Das ist viel schöner als so ein öder Streich. Anton, weißt du noch, damals in der Ruine im Jammertal? Was soll ich wissen? Wie hell der Mond schien. Und wie romantisch es in dem verwilderten Garten war. Nur du und ich. Nur du und ich? Ja. Hast du vergessen, dass plötzlich Tante Dorothee auftauchte? Nein. Aber das hat mir die einmalige Gelegenheit gegeben, dir das Leben zu retten. So einmalig war die Gelegenheit vielleicht gar nicht. Siehst du den Buckelvolvo da unten? Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Herr Schwanenhals. Ja. Das schwarze Auto gehört Herrn Schwanenhals? Jedenfalls hat er so einen alten Buckelvolvo. Kannst du erkennen, wer in dem Auto sitzt? Der Mann am Steuer könnte Herr Schwanenhals sein. Und die Frau daneben... Ist es Tante Dorothee? Ja, es ist Tante Dorothee. Tante Dorothee, der Schwanenhals! Was hier? Wo? Tante Dorothee, der Schwanenhals! Sie sitzt im Auto, aber sie kommt bestimmt gleich die Treppen rauf. Anton! Anton! Warum hilfst du mir nicht, meine Geschenke einzusammeln? Wir müssen gleich komm, Rüdiger! Aber meine Geschenke! Gut, ich helfe dir! Eine Katastrophe! In diesem Haus ist man wirklich ungestört. Am Wochenende ist es sehr ruhig. Während der Woche herrscht hier allerdings mehr Leben. Oh, mehr Leben. Wie bezaubernd das aus Ihrem Mund klingt, Herr Schwanenhals. Hey. Endlich hatten Anton und Rüdiger die Geschenke in der Tasche verstaut. Der kleine Vampir ergriff die Tasche mit beiden Händen und sie rannten los. Als sie den Flur erreicht hatten, wurden im Tanzsaal die Strahler eingeschaltet. Schnell machte Anton die Tür hinter ihnen zu. Im Umkleideraum angekommen, schob er aufatmend den Riegel vor. Das war knapp. Oh nein, mein Umhang! Jemand hat ihn gestohlen. Es war sträflicher Leichtsinn, die Umhänge einfach hier liegen zu lassen. Olga hat gesagt, die alten Lappen würden nicht zu meiner Geburtstagsparty passen. Hier hast du deinen alten Lappen wieder. Oh. Wollen wir zugucken, wie es mit Tante Dorothee und Herrn Schwanhals weitergeht? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Bist du nicht neugierig, ob sie ihn beißt? Du meinst, sie will bei ihm... Logisch! Unsinn! Möchtest du etwa, dass Anton einen falschen Eindruck von unserer Familie bekommt? Gibt es ja... Oh. Kommst du, Anton? Nichts macht so viel Spaß, wie zwei frisch Verliebten zuzugucken. Und was ist mit meiner Tasche? Hilfst du mir nicht, sie in die Gruft zu bringen? Doch, später. Erstmal können wir sie im Gebüsch verstecken. Anna und Rüdiger schoben die Tasche unter eine Hecke und flogen zu einem Fenster im ersten Stock der Villa, vor dem sich ein breiter Sims befand. Anton setzte sich dazu und spähte in den Tanzsaal. Es brannten nur noch die Teelichter. Und so dauerte es eine Weile, bis sich seine Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten. Aber dann sah er Tante Dorothee. Groß und massig lehnte sie am Klavier. Sie trug ein bodenlanges schwarzes Kleid, eine rote Stola und irgendetwas Funkelndes in ihrem hochgetürmten Haar. Wenn ich die zu fassen kriege, die das hier angerichtet haben, meinen Tanzsaal in eine Müllhalde zu verwandeln. Unordnung stört mich nicht. Im Gegenteil, ich finde, sie haben den Raum äußerst stimmungsvoll hergerichtet. Stimmungsvoll? Oh ja. Die vielen kleinen Lichter, die schwarze Verkleidung der Säule. Ich fühle mich bei Ihnen schon wie zu Hause. Besten Dank, Frau von Seitenschwein. Von Schlotterstein, Seitenschwein, wenn ich bitten darf. Selbstverständlich. Ich hoffe, Sie können mir meinen Fehler noch einmal verzeihen, Frau von Schlotterstein, Seitenschwein. Aber nur, wenn Sie jetzt ein Tänzchen mit mir wagen. Wie ich sehe, haben Sie bereits Ihre Stereoanlage eingeschaltet. Oh, das ist meine Lieblingsmusik, Herr Schwanenhals. Wie konnten Sie das wissen? Aber ich... Kein Aber. Wir tanzen. Komm. Ja. Wie ein Schlafwandler ging Herr Schwanenhals auf Tante Dorothee zu. Er verbeugte sich und legte vorschriftsmäßig seine rechte Hand unter ihr linkes Schulterblatt. In dem Moment, als er Anton, Anna und Rüdiger den Rücken zukehrte, blickte Tante Dorothee plötzlich in ihre Richtung. Und dann machte sie ihnen mit der Hand ein Zeichen, dass sie verschwinden sollten. Anton stockte das Blut in den Adern. Anna und Rüdiger ließen sich lautlos vom Fenstersims gleiten. Ziemlich verstört folgte Anton ihnen. Sie landeten vor der Hecke. Hat Tante Dorothee etwa die ganze Zeit gewusst, dass wir hier waren? Sieht ganz danach aus. Und nun weiß sie auch, dass wir Rüdigers Geburtstag gefeiert haben, trotz ihres Verbots. Oh. Oh je, meine Geschenke. Die wird mir Tante Dorothee alle wieder abnehmen. Wir müssen sie irgendwo verstecken. Und wo? Ich hab's! Wir bringen sie zu Anton. Was? Und dann spielen wir noch ein paar von meinen Spielen. Ja, genau. Diesen Geburtstagswunsch kannst du mir nicht abschlagen, Anton. Ich habe auch so viel Platz im Schrank. Wusste ich doch. Wer wirklich dein Freund ist, magst du erst, wenn du Geburtstag hast. Zu Hause räumte Anton das unterste Fach seines Kleiderschranks leer. Und der kleine Vampir legte seine Geburtstagsgeschenke und die 11 dicken Kerzen hinein. Du kriegst sie ja wieder. Und hoffentlich ganz bald. Aber ich habe mich so darauf gefreut, von euch allen stricken zu lernen. Können wir Musik einschalten? Anna, du hast heute Abend die besten Ideen. Ja. Wir legen die Vampirkassette ein, die mir Anton zum Geburtstag geschenkt hat. Aber dann müssen wir ja das ganze Fach wieder ausräumen. Na und? Hier. Wir sollten jetzt mit den Spielen anfangen. Es sind nur noch 99 Minuten bis Mitternacht. Und um Mitternacht ist Rüdigers Geburtstag vorbei. Ja, schieß los, Anna. Okay. Also, mein erstes Spiel heißt Sag die Unwahrheit. Bei diesem Spiel muss gelogen werden. Dagegen darf man bei dem Spiel die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, nur die Wahrheit sagen. Mit welchem wollen wir anfangen? Mit dem, bei dem man lügt. Und wie spielt man das? Als erstes brauchen wir ein Kissen. Können wir das hier nehmen, Anton? Aber das ist mein Kopfkissen. Hab dich nicht so. Solange der Spieler auf diesem Kissen sitzt, darf er nur die Unwahrheit sagen. Wir stellen ihm jeder 5 Fragen, die er mit einer Lüge beantworten muss. Wenn er die Wahrheit sagt, hat er verloren und scheidet aus. Oh, das klingt kompliziert. Aha. Ich glaube, ich lasse Anton den Vortritt. Willst du ihm zuerst die Fragen stellen? Nein, fang du an. Gut, ja. Wie heißt du? Fritz von Mauseloch. Aha. Und hast du schon mal einen Vampir getroffen, Fritz von Mauseloch? Nein. Du hast noch nie einen Vampir getroffen? Nein. Das ist bestimmt gelogen, oder? Ja. Du hast verloren. Was ist denn nun passiert? Deine ersten 3 Antworten waren richtig. Aber auf die Frage, ob deine Antworten gelogen waren, hättest du wieder lügen und Nein sagen müssen. Oh, ganz schön fies das Spiel. Achtung, jetzt bin ich dran. Wie heißt du? August von Kabeljau. Hast du heute Geburtstag, August von Kabeljau? Nein. Du hast auch keine Geburtstagsgeschenke bekommen? Nein. Dann sind die Kassetten, das Buch, das Parfum, das rosa Wollknäuel und die Stricknadeln für mich? Nein! Verloren! Verloren! Wieso denn das? Du hättest Ja sagen müssen. Das Spiel ätzt. Ich habe keine Lust mehr. Wow. Ich finde das Spiel auch nicht gut. Wollt ihr lieber die Wahrheit nicht als die Wahrheit spielen? Es könnte ziemlich, nun, persönlich werden. Jedenfalls habe ich genug vom Lügen. Und wie spielt man nichts als die Wahrheit? Fast genauso. Der Unterschied ist nur, dass du immer die Wahrheit sagen musst. Aber diesmal ist Anna dran und ich stelle die Fragen. Von mir aus. Fang an. Wie heißt dein bester Freund? Anton Bonsack. Mhm. Bist du verliebt in ihn? Das geht zu weit. Ja. Und möchtest du, dass Anton auch ein Vampir wird? Nein. Das war gelogen. Erst vor kurzem hast du gesagt, wie schön es wäre, abends aufzuwachen und in dem Sarg neben dir Anton zu sehen. Stimmt das? Ja. Hey, du kannst Anna keine Fragen mehr stellen. Sie hat verloren und ist ausgeschieden. Du bist dran, Anton. Schon wieder? Was heißt schon wieder? Beim Wahrheitsspiel warst du überhaupt noch nicht dran. Na gut. Wie heißt deine beste Freundin? Anna von Schlotterstein. Und möchtest du mit ihr zusammenbleiben? Das ist privat. Anna hat angekündigt, dass es bei dem Wahrheitsspiel ziemlich persönlich wird. Also musst du meine Frage beantworten. Ja, und mit dir auch. Ich möchte euch beide als Freunde behalten. Das kannst du auch. selbst wenn du älter wirst und wir nicht. Keine Einmischung. Ich habe noch 3 Fragen übrig. Warum willst du kein Vampir werden? Weil ich mich wohlfühle, so wie ich bin. Ist dir nicht das Sprichwort bekannt, man soll nie etwas ablehnen, was man nicht kennt? Doch. Was doch? Mir ist das Sprichwort bekannt. Ja, und was sagst du dazu? Stopp! Du hast bereits 5 Fragen gestellt. So, jetzt darf ich Anton die Frage stellen. Also, magst du lieber blonde oder dunkelhaarige Mädchen? Die Haarfarbe ist mir egal. Und die Augenfarbe? Auch. Magst du lieber schüchterne oder draufgängerische Mädchen? Das kommt auf das Mädchen an. Findest du es wichtig, dass sie gut aussieht? Ja. Sei still! Ich will wissen, was Anton denkt. Ich finde es nicht sehr wichtig. Findest du es wichtig, dass sie schöne Sachen zum Anziehen hat? Nein. Am wichtigsten finde ich, wie sie in ihrem Wesen ist. Aber ich habe natürlich nichts dagegen, wenn ein Mädchen gut aussieht. So wie du. Ja, sogar sehr gut. Halt! Das war Annas 6. Frage. Los, Anton, du kannst wieder aufstehen. Jetzt stellst du die Fragen. Wer möchte anfangen? Ich. Hört ihr das nicht? Da hat jemand die Wohnungstür aufgeschlossen. Das müssen meine Eltern sein. Oh, gute Nacht, Anton. Und pass gut auf meine Geschenke auf. Ja. Im Bett überlegte Anton, welche Fragen er den Vampiren wohl gestellt hätte. Darüber schlief er ein. Am nächsten Morgen brannte er darauf zu erfahren, was seine Eltern im Theater erlebt hatten. Vor allem natürlich mit dem Pärchen auf den Nachbarsitzen. Zuerst erzählte seine Mutter ganz allgemein von den Kostümen und dem Bühnenbild. Aber dann fasste sie Anton scharf ins Auge. Hast du uns nichts zu sagen, Anton? Ich? Ja, du. Ist es, weil Herr Schwanhals im Theater neben euch gesessen hat? Allerdings. Das war eine sehr unangenehme Überraschung für uns. Warum hast du uns nicht gesagt, dass Herr Schwanenhals dein geheimnisvoller Freund war? Das hättest du uns wirklich sagen müssen. Ich wollte euch die Vorfreude nicht verderben. Ach, übrigens, diese gefährliche Tante, vor der du uns gewarnt hast. Das ist wirklich eine sehr unsympathische Person. Was war denn mit ihr? Sie hat die gesamte Vorstellung gestört. Und wie? Naja, zunächst einmal kam sie zu spät. Wir saßen alle schon auf unseren Plätzen. Gerade hatte sich der Vorhang gehoben, als sie unter lautem Zetern den dunklen Saal betrat. Ohne Entschuldigung zwängte sie sich durch die Reihe, bis sie den freien Platz neben Herrn Schwanenhals erreicht hatte. Komisch war, dass ich im ersten Moment den Eindruck hatte, die beiden würden sich gar nicht kennen. Tatsächlich? Mhm. Und womit hat sie die Vorstellung gestört? Hat sie dazwischen gerufen oder ist sie auf die Bühne gerannt? Nein, das nicht. Aber andauernd hat sie geseufzt, gefaucht, gestöhnt und gehechelt. Am störendsten war ihr Zähneklappern. Es klang, als hätte sie ein schlecht sitzendes Gebiss. Mhm. Und sonst hat sie nichts getan? Du meinst, ob sie einen gebissen hat? Nein, das hat sie, soweit mir aufgefallen ist, nicht. Apropos beißen. Du scheinst heute Morgen gar keinen Hunger zu haben. Oh doch, sogar riesigen. Als es in dieser Nacht an Antons Fenster pochte, schlich er auf Zehenspitzen zum Fenster. Wer konnte das sein? Vielleicht Rüdiger, der seine Geburtstagsgeschenke abholen wollte? Oder Anna? Oder Anton stockte der Atem. Tante Dorothee? Er war ziemlich sicher, dass sie ihn gestern am Fenster der Tanzschule Schwanenhals gesehen hatte. Ängstlich zog er die Vorhänge zur Seite. aber die dunkle Gestalt, die draußen auf dem Fenstersims hockte, war ganz bestimmt nicht Tante Dorothee, denn sie war klein und zierlich. Anton erkannte eine Haarschleife, die hin und her wippte. Olga? Darf ich reinkommen? Und was willst du? Darf ich nun reinkommen oder nicht? Ja. Du hast geschlafen? Denkst du, ich mache um diese Zeit Hausaufgaben? Aber jetzt sag mir endlich, was du willst. Muss ich immer einen Grund haben, wenn ich dich besuche, Anton? Ja. Also gut. Ich habe mich entschlossen, dich nach Paris mitzunehmen. Findest du nicht, dass du mich zuallererst fragen musst, ob ich mit nach Paris will? Dann sei doch nicht gleich so kratzbürstig. In Paris habe ich Beziehungen. Da werden wir in Palästen wohnen. Im Keller, versteht sich. Aber die Pariser Keller sind mit Goldtapeten ausgeschlagen. Warum bist du dann überhaupt noch hier, wenn du in Paris diese tollen Beziehungen hast? Deinetwegen bin ich noch hier, Anton. Ich bin auch nur deinetwegen aus Paris zurückgekommen. Und ich dachte, du wärst wegen Rüdiger zurückgekommen, um seinen Geburtstag zu feiern. Pah, Rüdiger, mit dem bin ich fertig. Der ist viel zu normal. Ich bin mit der gesamten Familie von Schlotterstein fertig. Auch mit Tante Dorothee? Vor allem mit Tante Dorothee. Stell dir vor, sie hat sich in den Schwanenhals verliebt. Was? Den ganzen Tag hat sie in ihrem Sarg alberne Liebeslieder geträllert. Es war grauenhaft. Wir haben kein Auge zugekriegt. Und nach Sonnenuntergang ist sie gleich wieder zu ihm hingeflogen, zu einer Privatstunde. Wochenlang musste ich ihre Seelentrösterin spielen, weil sie wegen Dracula so deprimiert war. Und nun geht das Ganze von vorne los, bloß schlimmer. Aber diesmal ohne mich. Ich mach mich aus dem Staub. Und wann? Noch heute Nacht. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich wieder Pariser Luft zu atmen. Und was sagt Rüdiger dazu? Rüdiger? Der ist mir so egal wie der Fliegendreck an der Wand. Aber du bist ihm nicht egal. Über die Geburtstagsgeschenke von dir hat er sich am meisten gefreut. Gut, dass du mich an die erinnert hast. Das Wollknäuel und die Stricknadeln muss ich auch noch einpacken. Die hast du Rüdiger doch geschenkt. Das war gestern. Heute ist sein Geburtstag vorbei, da hole ich sie mir wieder. Los, gib sie mir. Das kann ich nicht. Und warum nicht? Weil Anna hat sie. Anna? Ja, sie hat das Wollknäuel und die Stricknadeln mitgenommen, weil sie Rüdiger einen Schnellkurs im Stricken geben will. So ein Biest. Ich finde es sehr nett von Anna. Anna, Anna! Warum kannst du nicht zur Abwechslung mal was Nettes über mich sagen? Findest du etwa nicht, dass ich gut aussehe? Ja, könnte man sagen. Und bin ich nicht viel weltgewandter und erfahrener als Anna? Wahrscheinlich. Wenn du mit mir ausgehst, werden dich sämtliche Jungen beneiden. Kann sein. Ich habe nur eine einzige Schwäche. Und die bist du. Ich? Ja, du, Anton. Ich krieg dich einfach nicht wieder aus meinem Kopf. Dich mit deinem Blut, mit deinem blumigen Charme. Plötzlich fiel es Anton wie Schuppen von den Augen. Olga bemühte sich nur deshalb um ihn, weil er als Mensch etwas besaß, das sie von Rüdiger nicht bekommen konnte. Sie war auch gar nicht an ihm persönlich interessiert. Sie sah in ihm nur eine Nahrungsquelle. Darf ich mich noch ein bisschen bei dir stärken, bevor wir abfliegen? Nein! Aber Reisegefährten teilen alles, was sie haben. Ich bin nicht dein Reisegefährte und nach Paris will ich auch nicht. Tze, Anton, du ahnst ja gar nicht, wie viel Spaß wir haben werden. Ich werde dir Paris zeigen, die Friedhöfe, die Katakomben. Tagsüber werden wir schlafen, aber wenn der Mond die alten Gassen in sein silbernes Licht taucht, werden wir unterwegs sein. Zwei Kinder der ewigen Nacht. Olgas Augen nahmen den glasigen Ausdruck an, den Anton von Lumpi kannte. Er wollte fliehen, doch seine Beine gehorchten ihm nicht. Und immer näher kam Olgas Mund mit den fürchterlichen Fangzähnen. In diesem Augenblick hörten sie Schritte und dann wurde energisch gegen Antons Zimmertür geklopft. Es war, als hätte Olga einen elektrischen Schlag erlitten. Sie begann am ganzen Körper zu zittern und wie von Furien gehetzt, rannte sie zum Fenster und flog davon. Was steht da drin vor sich? Warum steht dein Fenster offen? Mir war heiß. Und was war das für eine Stimme eben? Es hörte sich wie eine Mädchenstimme an. Das war eine Kassette. Ich konnte nicht schlafen und da habe ich eine Vampirkassette eingelegt. So laut? Sei froh, dass Mutti nichts von dem Lärm mitgekriegt hat. Sonst würde sie dir bestimmt eine Strafpredigt halten. Immerhin schreibst du morgen deine Mathearbeit. Deswegen konnte ich ja nicht schlafen. Hast du wenigstens dein Mathebuch unter die Matratze gelegt? Unter die Matratze? Nicht unter das Kopfkissen? Wenn du es unter die Matratze legst, sinkt das Wissen noch viel tiefer ein. Altes Geheimrezept von mir. Und nun schlaf gut. Du auch. Anton holte sein Mathebuch und schob es unter die Matratze. Auch wenn er nicht so recht an die Wirksamkeit glaubte, schaden konnte es auf keinen Fall, dachte er. An den nächsten beiden Abenden wartete Anton vergeblich auf Anna und den kleinen Vampir. Am Mittwochnachmittag war Antons Tanzstunde. Komisch. In der Tanzschule brennt gar kein Licht. Und es stehen auch keine Autos auf dem Parkplatz. Stimmt. Der Buckel-Volvo von Herrn Spanhals fehlt. Ach, hier hängt ein Zettel. Bis auf Weiteres bleibt die Tanzschule Schwanhals wegen einer Familienangelegenheit geschlossen. Das finde ich aber sehr merkwürdig. Herr Schwanhals hätte uns doch anrufen können. Wahrscheinlich hat er es vergessen. Ja, wahrscheinlich. Gut, dann fahren wir jetzt nach Hause zurück. Ich muss auch noch Aufsätze korrigieren. Und du solltest die freie Stunde ebenfalls zu etwas Sinnvollem nutzen. Und das wäre? Ein paar Matheaufgaben üben. Hab schon verstanden. Am Morgen hatte Anton seine Mathearbeit zurückbekommen. Trotz des alten Geheimrezepts seines Vaters war es nur eine 4 geworden. Die nächste Mathearbeit stand allerdings erst in 3 Wochen an, und so steckte Anton zu Hause seine Nase lieber in das blutrote Kissen. Als er auf der vorletzten Seite angekommen war, klopfte es an seiner Scheibe. Anton schreckte hoch. Aber dann erkannte er den kleinen Vampir. Deine Eltern sind noch wach? Sie sehen fern. Eine Kultursendung. Hoffentlich nicht über Paris. Sagst du das wegen Olga? Du weißt, dass Olga nach Paris zurückgeflogen ist? Ja, sie wollte mich sogar überreden, mitzufliegen. Dich? Ja. Olga hat gesagt, in Paris würden wir in Kellern mit Goldtapeten an den Wänden wohnen. Tagsüber würden wir schlafen und nachts im Mondschein würden wir durch die Gassen streifen. 2 Kinder der ewigen Nacht. Du wärst nie in Paris angekommen. Wie meinst du das? Olga war nicht allein. Sie hat sich mit Roderich, dem Unersättlichen, zusammengetan. Die beiden sind zusammen nach Paris geflogen. Mit Roderich, dem Unersättlichen? Mhm. Ist das einer der fahrenden Vampire? Roderich? Ein fahrender Vampir? Nie und nimmer. Er ist einer, der nur auf Kosten anderer lebt. Und woher kennen sich die beiden? Keine Ahnung. Aber Olga sagt, er sieht besser aus als ich und hat viel bessere Manieren als ich. Auf jeden Fall ist Roderich der gierigste Vampir, den du dir vorstellen kannst. Glaubst du, dieser Roderich hätte bei mir... 100%ig. Falls du so dumm gewesen wärst, mitzufliegen. Und wieso habt ihr mich nicht gewarnt, du und Anna? Weil Tante Dorothy uns eingesperrt hatte. Sie hatte unsere Sargdeckel zugeschraubt und erst heute Abend hat sie die Decke wieder aufgeschraubt. Ihr wart alle 4 in euren Särgen eingesperrt? Alle 4 nicht. Olga, ihre Lieblingsnichte, durfte frei herumfliegen. Aber sie hatte Tante Dorothy auch nach Strich und Faden belogen. Und was hat sie Tante Dorothee erzählt? Olga hat gesagt, es wäre ganz allein Rüdigers Idee gewesen, seinen Geburtstag zu feiern. Sie wäre am Samstagabend nur zufällig an der Tanzschule Schwanhals vorbeigeflogen und da hätte sie uns... Uns? Sie hat mich an Tante Dorothee verraten? Nein, Olga hat nur Rüdiger, Lumpi und mich erwähnt. Ein Glück. Jedenfalls werde ich meinen Geburtstag nicht so bald wieder feiern. Ich finde, es passt auch gar nicht zu uns Vampiren. Aber etwas Gutes hatte meine Geburtstagsfeier doch. Und was? Meine Geschenke. Du hast sie doch noch, Anton? Sicher. Ich nehme sie gleich mit. Und was sagt Tante Dorothee dazu? Tante Dorothee? Nichts. Sie ist verreist. Nach Transsilvanien? Nein, nach Schwerin. Hm? Schwanenhals will sie seinen Eltern vorstellen. Jetzt verstehe ich. Was verstehst du? Heute Nachmittag, als ich zur Tanzstunde gehen wollte, hing ein Zettel an der Tür, auf dem stand, die Tanzschule Schwanenhals bleibt bis auf Weiteres wegen einer Familienangelegenheit geschlossen. Ja, wegen einer Familienangelegenheit. Diesmal wird es ernst. Hoffentlich. Dann hätte Tante Dorothee nie wieder Zeit, sich um uns zu kümmern. Und dann wären wir frei. Ich finde, ihr seid schon jetzt frei, verglichen mit mir. Oh. Ich fühle mich manchmal wie ein Hamster im Rad. Mit meinen Eltern, mit den Nachbarn, mit der Schule. Oh, da könnten Rüdiger und ich leicht Abhilfe schaffen. So meinte ich das nicht. Hier, Rüdiger, deine Geschenke. Olgas Wollknäuel und die Stricknadeln darfst du behalten. Ich will sie nicht. Aber ich kann überhaupt nicht stricken. Umso besser. Ich gebe dir einen Schnellkurs. Nein, kein Schnellkurs, einen Langsamkurs, damit ich noch ganz oft zum Stricken zu dir kommen kann. Du hast doch gar keine Zeit zum Stricken. Sie schreibt nämlich ein Buch. Schreibst du ein Buch mit Vampirgeschichten? Nein. Sie schreibt ein Nächtebuch. Oh, Fiesling, jetzt hast du es verraten. Mein Nächtebuch sollte eine Überraschung werden. Das konnte ich ja nicht wissen. Das konntest du sehr wohl wissen. Anton hätte noch gern gefragt, ob ein Nächtebuch so etwas Ähnliches wie ein Tagebuch war. Aber im Augenblick hielt er es für klüger, nicht weiter nachzuforschen. Er nahm das Wollknäuel und die Stricknadeln aus der Tüte und legte sie in seinen Schrank zurück. Und dann reichte er dem kleinen Vampir die Tüte mit den restlichen Geschenken. Danke. Danke? Ich dachte, Vampire bedanken sich nie. Es heißt ja auch, Vampire feiern nie ihren Geburtstag. Wie du siehst, kann sich alles ändern. Kommst du, Anna? Du musst mir mit der Tüte helfen. Ich muss gar nicht. Ich bleibe so lange bei Anton, wie ich möchte. Würdest du bitte kommen? Ja. Ein weiteres Beispiel, dass sich alles ändern kann. Gute Nacht, Anton. Und bis bald. Bis bald. Während Anton zusah, wie Anna und Rüdiger davonflogen, dachte er, dass sich im Leben tatsächlich vieles änderte. Oft von einem Tag zum anderen. Aber eins würde sich nie ändern. Ihre Freundschaft. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben, der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein. Und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir.